Und jetzt das Stück aus früheren Tagen. Karl Kopf. Das kannst du nicht verstehen. Doch er wusste ganz genau, was er gedacht hat. Ich hab von ihm nicht gelernt. Ich bin ein Karlkopf. Deine Leben nach und nach der Karlkopf. Deine Leben nach und nach der Karlkopf. Thank you.